Lindy ist das freundliche Gegenbild der dreisten Haushälterin Delia, die bei Steves Rückkehr ins Spinnweb-Domizil, da Mortens gerade damit beschäftigt ist, seine, Steves Sachen zu durchwühlen. Diese ihre Indiskretion macht nicht nur Delias unangefochtene Rolle im Haus der Mortens deutlich. Jimmy nimmt sie vor Steve sogar in Schutz. Sie wird auch ausnahmsweise Folgen haben. Der alte Morten gibt Delia den Laufpass. Ehe Delia das Weite sucht, verdächtigt sie mit gezielten Hinweisen Jimmy der drei Morde an den alleinstehenden Mitbürgern. Ist Jimmy der nette Mann? Aber auch der alte Morten macht sich an diesem Abend verdächtig. Er warnt Delia vor dem gefürchteten Mörder, der es doch immer auf alleinstehende Menschen wie Delia abgesehen habe. Nachts begegnet Steve in der Kneipe einem ehemaligen Koreakämpfer namens Bill Williams, der über den Tod des Poeten Lennox mehr zu wissen scheint. Doch ehe er Einzelheiten geben kann, fällt jemand durch die Tür der Kneipe. Es ist ein schwer verletztes Mädchen. Lindy? Es ist nicht Lindy, sondern Delia. Das vierte Opfer des netten Mannes. Nachdem Steve Polizeiinspektor Gordon über die bisherigen Verdächtigungen hinaus Einzelheiten seiner Nachforschungen anvertraut hat,